Anlässlich des 17. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni stellte die Nationale Sozialistische Partei Rumäniens am 30. Mai einen Beitrag ins Internet. Darin wurde hervorgehoben, am 15. Juni 2000 sei die gemeinsame Nord-Süd-Erklärung Meilenstein für die Wiedervereinigung Koreas verabschiedet worden. Für die Vereinigung Koreas, den größten Wunsch der koreanischen Nation, solle die gegenwärtige südkoreanische Regierung eine mutige politische Entscheidung zur baldigsten Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen treffen.